Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 88. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Diesmal beginnen wir mit dem dritten und letzten Kapitel des vierten Buches. 1111 Seiten liegen bereits hinter uns. Etwas mehr als 400 harren noch ihrer Lesung. Grund genug, auf langatmige Moderation zu verzichten und das Wort unverzüglich unserem heutigen Sendungsgast Harald Sicheritz zu erteilen. Drittes Kapitel. Das Luftgeschäft. Dass allein eine Weltinterpretation im Rechte sei, die zählen, rechnen, wägen, sehen und greifen und nichts weiter zulässt, das ist eine Plumpheit und Naivität, gesetzt, dass es keine Geisteskrankheit, kein Idiotismus ist. Fröhliche Wissenschaft. Der Refrain. Alles Denken ist Wiederholung, aber in zunehmender Verdichtung. Alle höheren Bewusstseinsstufen sind Reproduktionen früherer Vorstellungsreihen in einer wesentlich gedrängteren, kristallisierteren Form. Konzentration ist das Merkmal steigender Kulturentwicklung. Wenn es einen geistigen Fortschritt gibt, so ist er hier zu suchen. Aber dieser Übergang in einen immer festeren Aggregatzustand bedeutet stets auch eine qualitative Veränderung. Und darum kann man ebenso gut sagen, Denken ist niemals Wiederholung. Wie Eis zwar in seinen Bestandteilen dasselbe ist wie Wasser und doch eine Erscheinung von ganz anderem Charakter, so bedeutet auch dieser Prozess der Gedankenkondensation eine Verwandlung, eine stärkere Formung und Klärung des Geisteslebens, aber zugleich dessen Erstarrung, Vereisung und Vergreisung. Eine Steigerung im Tempo dieser Rekapitulationsprozesse ist in der Geschichte der letzten 100 Jahre deutlich zu verfolgen. In der Restaurationsperiode hat der europäische Mensch den Versuch gemacht, gewisse Gedankenketten, Kunstformen, Lebensgefühle des Mittelalters zu erneuern. In der Zeit zwischen 1848 und 1870, von der unser Kapitel handelt, hatte das gesamte Pensum der Aufklärung in kompendiösem Lehrgange noch einmal aufgearbeitet, unter dem Namen des Positivismus. Nach dem Kriege mit Frankreich etablierte sich in Deutschland eine Zeit lang eine Art Neoklassizismus, während die literarische Bewegung, die in Berlin gegen Ende der 80er Jahre emporkam, in Programm und Praxis sehr deutlich an den Sturm und Drang erinnerte, der ja ein ausgesprochener Frühnaturalismus war und die gleichzeitige Malerei an den Frühimpressionismus des Rokokos anknüpfte. Ja, in der allerjüngsten Zeit ist die Entwicklung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in noch rapiderem Zeitmaß abermals repetiert worden. Während des Fin de siècle herrschten allenthalben neuromantische Strömungen. Während des ersten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts wurde auf das Biedermeier zurückgegriffen. Und während des zweiten Jahrzehnts haben die Expressionisten und Aktivisten fast alle Positionen des jungen Deutschland wiederholt. Man braucht jedoch nur einen Einakter von Maeterlinck mit einem romantischen Schicksalsdrama oder ein Tendenzstück der Nachkriegszeit mit einem Schauspiel von Gruzkow zu vergleichen, um sofort zu erkennen, dass der Fortschritt in der Konzentration sehr beträchtlich ist. Was die politische Geschichte anlangt, so hat Hegel den Satz aufgestellt, dass sich jede bedeutsame historische Konstellation zweimal ereignet. Und hierin hat sich dieser große Geschichtsdenker nicht bloß als rückwärtsgekehrter Prophet erwiesen. Denn die beiden Jahrzehnte, die auf die Mitte des Jahrhunderts folgten, bestätigten diese Behauptung in ganz auffallendem Maße. Frankreich hat sich in diesem Zeitraum zweimal die republikanische Regierungsform gegeben. In der Februarrevolution mit vorübergehender, nach Sedan mit dauernder Wirkung. Das italienische Volk hat sich zweimal gegen die österreichische Fremdherrschaft erhoben. 1848 vergeblich, 1859 mit Erfolg. Der Versuch, die deutschen Herzogtümer Schleswig und Holstein von Dänemark loszureißen, wurde zweimal gemacht. Er misslang 1849 und gelang 1864. Der latente Konflikt zwischen den beiden deutschen Vormächten wurde zweimal akut. Er führte im Jahr 1850 zur Kriegsgefahr und zur diplomatischen Niederlage Preußens. Im Jahr 1866 zum Krieg und zur militärischen Niederlage Österreichs. Die deutsche Kaiserkrone befand sich zweimal in den Händen des Königs von Preußen. 1849 lehnte er sie ab, 1871 nahm er sie an. Wie bei einem Refrainlied taucht dieselbe Melodie immer zweimal auf. Aber erst bei der Wiederholung schlägt sie ein. Die Februarrevolution. Das Signal zu der großen Konflagration, die 1848 den größten Teil Europas ergriff, gab, wie fast immer, Frankreich. Die unmittelbare Ursache der Pariser Februarrevolution war die Kampagne gegen den leitenden Minister Guizot, der in seiner Politik ebenso kahl doktrinär wie in seinen hochgelehrten Geschichtswerken die stürmisch geforderte Wahlreform hartnäckig ablehnte. Die inneren Gründe hat Lorenz von Stein im dritten Bande seiner Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich mit bewunderungswürdigem Tiefblick klargelegt. Er sagt dort, die ausgebildete herrschende Klasse der Gesellschaft muss die Staatsgewalt sich aneignen. Sie muss dies nicht, weil sie es für nützlich und klug hält, nicht weil sie es will, nicht weil es ihr leicht wird, sondern sie muss es, weil es ihre unabänderliche Natur ist. Wo es daher eine wirklich herrschende Gesellschaftsklasse gibt und dennoch die Staatsgewalt sich ihr entzieht, da wird und muss ein Kampf zwischen beiden entstehen. Das Königtum hatte nur die Wahl, einfach nachzugeben oder die besitzende Klasse zu vernichten. Das Erstere wollte es nicht, das Letztere konnte es nicht. Aber, fährt Stein fort, war das Königtum nicht sicher vor der besitzenden Klasse, sicher vor der politischen Revolution durch die Furcht vor der sozialen? Und er antwortet sehr weise, es ist falsch zu glauben, dass irgendein Lebendiges das unterlasse, was seine Natur unabweisbar fordert, aus Furcht vor den Folgen, die das Geschehene selbst für seine Existenz haben könnte. Mit diesen Worten hat Stein den fast unlösbaren Knoten aller sogenannten inneren Politik aufgedeckt. In der Tat herrscht in jedem Staatswesen immer nur eine einzige Klasse, und das heißt, sie herrscht widerrechtlich. Sie ahnt dies dunkel, sie weiß es sogar in ihren befähigteren Köpfen mit voller Klarheit. Sie sucht es durch geistreiche Dialektik oder freudige Deklamation zu rechtfertigen. Durch glänzende Taten und Tugenden, private Lauterkeit, milde Praxis abzuschwächen. Ja, sie leidet nicht selten darunter, aber sie kann nicht anders. Sie fühlt, dass es ihren Untergang bedeutet, denn in jedem Unrecht schlummert der Keim zum Untergang, wenn auch oft jahrhundertelang. Aber es ist stärker als sie. Diese tief im menschlichen Wesen verwurzelte Herzensträgheit und Geistesfeigheit, die sich ihre eigene Untat nie einzugestehen wagt, ist die geheime Krankheit jeder Gesellschaft und wird jeder zum Verderben. An ihr ist die philanthropische Aristokratie des feudalen Frankreich ebenso zugrunde gegangen wie die menschenverbrüdernde Demokratie des revolutionären Frankreich. Sie ist der gemeinsame Abgrund, welcher Liberalismus und Klerikalismus und Diktatur des Proletariats verschlingen wird. Die Erlösung aller vom Fluch des Unrechts ist nur möglich in einem christlichen Staat, den es aber noch niemals gegeben hat. Stein schließt mit den Worten: Und da, mit einem Male, in einer einzigen Nacht, ohne große Anstrengung, ohne Vorbereitung, ja wunderbar, zum Teil ohne Bewusstsein der Kämpfenden, selbst von dem Ausgang ihres Kampfes, bricht es los. Paris wallt auf und das Werk von 18 Jahren, das schönste Gebäude menschlicher Klugheit, ist wie vom Sturmwinde ergriffen und weggeblasen. Wenn die Ereignisse ihre Bedeutung bekommen durch das Maß, in welchem sie klar und entschieden die großen Gesetze des menschlichen Lebens bestätigen, so ist die Februarrevolution das bedeutendste Ereignis der ganzen neueren Geschichte Europas. Der Bürgerkönig hatte sehr unrecht gehandelt, als er sich dem Machtbegehren des dritten Standes widersetzte, der Erste geworden war. Und zugleich sehr recht, denn ein Königtum, das auf sein naturgewolltes Wesen verzichtet, ist unwürdiger als eines, das der Elementarkraft der Tatsachen unterliegt. Der dreitägige Straßenkampf war eigentlich schon entschieden, ehe er begann, denn es gab nirgends eine königliche Partei, auch nicht im Heere. Louis-Philippe floh nach England und abdizierte, ganz wie sein Vorgänger, zugunsten seines Enkels, und seine Bestimmung wurde ebenso wenig beachtet. Der Königsthron wurde auf dem Bastilleplatz verbrannt und die Nationalversammlung proklamierte die Republik. Der Held des Tages war 3 Monate lang der Dichter Lamartine, der sich schon vorher als Führer der Opposition gegen Guizot und Autor der höchst tendenziösen, aber packenden und kühnen, im besten Sinne romanhaften Histoire des Girondins sehr populär gemacht hatte. Und nun als Minister des Auswärtigen, brillanter Redner und Verfasser zündender Proklamationen zu höchstem Ansehen gelangte. Die Präsidentschaft, die man ihm anbot, lehnte er aus republikanischer Ideologie ab und verzichtete damit auf eine Karriere, die in Glanz und Sturz der des dritten Napoleon vielleicht nicht unähnlich gewesen wäre. Der Versuch, einen Poeten an die Spitze Europas zu stellen, wäre vermutlich fatal ausgegangen, aber als psychologisches Experiment höchst interessant gewesen. Die Nationalwerkstätten. Die Befürchtung, dass die politische Revolution sich in eine soziale verwandeln könnte, bestätigte sich binnen kurzer Zeit. Der geistige Führer des vierten Standes war Louis Blanc. Er hatte in seiner Histoire des 10 ans das erste Jahrzehnt der Regierung Louis-Philippes mit einprägsamer Plastik und dolchscharfer Polemik abgeschildert und in seiner Organisation du Travail sein nationalökonomisches Programm zur Darstellung gebracht. Seine Hauptforderung waren staatlich unterstützte Arbeiterproduktivgenossenschaften. Er war, wie wir schon erwähnten, einer der erbittertsten Gegner des Manchestertums. Die freie Konkurrenz ist nach seiner Ansicht die Ursache aller sozialen Missstände, des Arbeiterelends, der Handelskrisen, der Kriege. Man müsse daher zum Gegenteil greifen, zur Assoziation. Die von ihm vorgeschlagenen sozialen Werkstätten sind spezialisiert. Sie vereinigen immer nur Arbeiter derselben Profession. Das notwendige Kapital hat die Regierung zu liefern. Der Lohn ist für alle gleich. Die Ernennung der Arbeitsleiter geschieht durch Wahl. Die jährlichen Überschüsse werden auf Lohnzuschläge, Altersversorgung und Erweiterung der Betriebe verwendet. Kurz, der Staat hat, wie Blanc sich sehr präzise ausdrückt, der Bankier der Armen zu sein. Dieses Projekt wurde in Paris nach der Revolution von der provisorischen Regierung aufgenommen. Man errichtete Ateliers nationaux, in denen jedem Bürger Lohn und Arbeit geboten wurde. Sie wurden von allen Arten Erwerbssuchender überflutet, aber es stellte sich heraus, dass der Staat ihnen keinen genügenden Lohn, noch viel weniger aber genügende Arbeit bieten konnte. Schließlich beschäftigt man sie, um sie nicht ganz untätig zu lassen, mit völlig überflüssigen Erdgrabungen. Die Idee der Nationalwerkstätten hatte ein klägliches Fiasko gemacht, auf das seitdem alle bürgerlichen Wissenschaftstheoretiker mit triumphierendem Hohn verwiesen. Es muss jedoch gesagt werden, dass das Experiment keineswegs dem entsprach, was Blanc sich vorgestellt hatte. Es bediente sich nicht qualifizierter Arbeiter, sondern zusammengelaufener Arbeitsloser und war überhaupt keine Organisation nach wohldurchdachten Assoziationsprinzipien, sondern bloß ein verzweifeltes Mittel der Regierung, das Proletariat von der Revolution abzulenken. Das jedoch ebenfalls versagte, denn nach wenigen Monaten erhoben sich die Arbeiter zur Juni-Insurrektion, die General Cavaignac von der Nationalversammlung mit diktatorischer Vollmacht betraut, blutig niederwarf. Durch die Regierungstruppen wurden fast 10.000 Menschen getötet. Es ist beachtenswert, dass die liberale Bourgeoisie überall dort, wo sie zu wirklicher Macht gelangt ist, und das war eigentlich nur in England und Frankreich der Fall, gegen revolutionäre Bewegungen mit einer Brutalität vorgegangen ist, die der reaktionäre Absolutismus selten erreicht, nie übertroffen hat. Vom Standpunkt der historischen Notwendigkeit war aber der Sieg des Bürgertums über den vierten Stand ebenso legitim wie der über den König. Warum aber hat die Revolution von 1848 in Deutschland und Österreich einen ganz anderen Verlauf genommen als in Frankreich? Bildet dieser nicht eine negative Instanz gegen Lorenz von Steins vortreffliche Darlegungen? Die Antwort lautet nein, denn auf deutschem Boden hat das Königtum nicht deshalb gesiegt, weil es das Königtum war, sondern weil es kein Bürgertum gab, von dem es hätte besiegt werden können. Und hier sehen wir wieder einmal, dass es immer und überall der Geist ist, der den Ausschlag gibt. Niemals die materielle Macht. Auch in Frankreich war der Monarch im Besitz der Armee, der Polizeigewalt, des Verwaltungsapparats. Aber im Besitz des Geistes war die Bourgeoisie. Man mag diesen Zeitgeist noch so niedrig einschätzen, banal, merkantil, plebejisch, ungeistig finden. Er war aber doch der Geist, der einzige, der zur Zeit vorhanden war. Diesen Zeitgeist besaßen die deutschen Professoren, Lyriker und Wanderredner nicht. Und darum konnten sie keine Revolution machen. Gleichwohl ist das Jahr 1848 für das gesamte europäische Verfassungsleben das wichtigste des Jahrhunderts. Wir sagten im ersten Kapitel, dass nach dem Wiener Kongress das kontinentale Staatensystem nicht mehr wie bisher in zwei außenpolitische Fronten zerfiel, sondern durch die Heilige Allianz geeint in zwei innerpolitische, Regierung und Volk. Nun erhob sich mit einem Schlage die Generalfront des Volks, in fast allen Ländern, nur nicht in England, weil sie dort schon mit der Regierung verschmolzen war, und in Russland, weil sie dort erst unterirdisch bestand. Und obgleich die alte Herrschaft allenthalben wiederhergestellt wurde, war sie doch vernichtet. Denn seit 1848 ist der Absolutismus zwar eine äußere Möglichkeit geblieben, aber eine innere Unmöglichkeit geworden. Der März. Der entscheidende Monat war, wie jedermann weiß, der März. Den Beginn machte Wien mit der Vertreibung Metternichs und der Errichtung einer Bürgerwehr. Wenige Tage später erhoben sich in Berlin die Barrikaden. Nach unentschiedenen Straßenkämpfen wurden die Truppen aus der Stadt gezogen, auf persönlichen Wunsch des Königs, der sich später äußerte: Wir lagen damals alle auf dem Bauch. Ein preußisches Parlament, ein österreichischer Reichstag und eine deutsche Nationalversammlung wurden improvisiert. Die Hauptforderungen waren Pressfreiheit, Koalitionsrecht, Schwurgerichte, Volksbewaffnung, neue Reichsverfassung, nämlich Staat-Staaten-Bund, Bundesstaat, den sich die kleindeutsche Gruppe der Nationalversammlung unter Führung Preußens und Ausschluss Österreichs dachte, während die großdeutsche Fraktion keine Vormachtstellung Preußens und die Einbeziehung Österreichs wünschte. Zu dieser Versammlung, die in der Paulskirche zu Frankfurt am Main zusammentrat, zählten eine große Auswahl deutscher Kapazitäten. Die Weltberühmtheiten Jakob Grimm und Ludwig Uhland, die Altdeutschen Arndt und Jahn und die Jungdeutschen Laube und Ruge, die Historiker Treusen und Dunker und die Literaturhistoriker Wilmar und Gervinus, die Dichter Wilhelm Jordan und Anastasius Grün, die Herausgeber der vortrefflichen Quellenkunde der deutschen Geschichte Dahlmann und Weitz, der Kunstphilosoph Wischer und der Altertumsforscher Welker, der Wortführer des Neomaterialismus Karl Vogt und der Begründer des Altkatholizismus Ignaz Döllinger. Lauter Männer, die von ihren Fächern sehr viel und von der Politik gar nichts verstanden. Friedrich Wilhelm IV., zum Kaiser der Deutschen gewählt, erklärte, die Krone nur mit Zustimmung aller übrigen deutschen Fürsten annehmen zu können, was eine bloße Ausflucht war, denn er wollte sie gar nicht, weil sie, wie er sich ausdrückte, den Ludergeruch der Revolution an sich trug. Die meisten größeren Potentaten des Deutschen Bundes verhielten sich denn auch ablehnend. Auch in München kam es zu Märzunruhen, die zur Folge hatten, dass Ludwig I. zugunsten seines Sohnes abdankte. Die eigentliche Ursache des dortigen Verfassungskonflikts war die Beziehung des Königs zur Tänzerin Lola Montes, einer wunderschönen, exzentrischen Halbkreolin, die infolge dieser Skandalaffäre nach Amerika auswandern musste, wo sie sich und ihn auf die Bühne brachte. Der König, eine hochoriginelle und zweifellos künstlerisch veranlagte Persönlichkeit, hatte die ganze Staatsaktion mit einer für die Münchner Abderiten sehr blamablen Gleichgültigkeit hingenommen. Am Tage seiner Abdankung schrieb er: »Bin vielleicht jetzt der Heiterste in München.« Auf slawischem Boden erhoben sich die Polen im preußischen Posen und im österreichischen Krakau und die Tschechen in Prag, wohin Franz Palacki, der Landeshistoriograf Böhmans, der für sein Volk die Idee der Wenzelskrone vertrat, einen allslawischen Kongress berief, an dem sich auch der russische Anarchist Michael Bakunin beteiligte. Schon dort trat das Begehren nach einem selbstständigen Tschechien im Norden und Slowenien im Süden auf. Daneben wurde natürlich auch die volle Wiederherstellung Polens verlangt. Die Loslösung vom Habsburgerstaat, die die slawischen Völker ins Auge fassten, wurden in Ungarn zur Tatsache. Der Reichstag sprach die Absetzung der Dynastie aus und Ludwig Kossuth wurde als Diktator an die Spitze der magyarischen Regierung gestellt. An demselben Tag wie in Berlin begann unter der Führung des Königreichs Sardinien der Aufstand in der Hauptstadt der Lombardei. Der 82-jährige Feldmarschallgraf Radetzky, der schon 1813 österreichischer Generalstabschef gewesen war, musste sich hinter den Minzio zurückziehen. Auch in Venedig konnte sich die österreichische Besatzung nicht halten und im Trentino erschienen italienische Freischaren. Die Peripetie. Mit dem Herbst des Jahres begann aber eine rückläufige Bewegung. Fürst Windischgrätz eroberte an der Spitze der kaiserlichen Truppen Prag und Wien, das von den ungarischen Insurgenten nicht rechtzeitig unterstützt wurde. Der Sieg der Legitimität wurde durch die Erschießung zahlreicher Bürger entehrt, darunter Robert Blums, der als Mitglied des Frankfurter Parlaments unverletzlich war. Patriarchalischer vollzog sich die Besetzung Berlins, wo General Wrangel, später als Papa Wrangel sehr populär, ohne Widerstand einrückte und die Bürgerwehr entwaffnete. In Italien brach Radetzky aus seinem Festungsviereck hervor, besiegte Karl Albert von Sardinien, den seine Untertanen Il Re Tentenna, König Zauderer, nannten, bei Custozza, Mortara und Novara und zwang ihn, zugunsten seines Sohnes Viktor Emanuel abzudanken. Gegen die ungarische Revolution gewährte der Zar mit einer in der internationalen Politik seltenen Uneigennützigkeit, deren wahrer Hintergrund sein pathologischer Hass gegen alle freiheitlichen Bewegungen war, seine Unterstützung. Zwei russische Armeen rückten in Ungarn ein und zwangen das magyarische Hauptheer bei Villagos zur Kapitulation. Der österreichische Befehlshaber Baron Hainau, genannt die Hyäne, zeichnete sich gegen die Besiegten, wie auch schon vorher in der Lombardei, durch besondere Rohheit und Infamie aus, weswegen er bei einem späteren Aufenthalt in Brüssel und London von der Bevölkerung tätlich insultiert wurde. Inzwischen hatte Kaiser Ferdinand I., von dem der Volkswitz sagte, dass er nicht zufällig am Tag des heiligen Simplicius die Regierung angetreten habe, auf den Thron verzichtet, den sein Neffe Franz Josef I. bestieg, um ihn fast so lange in zu haben, als er überhaupt noch bestand. Österreich wurde nach wie vor absolutistisch regiert und die Bürokratie übte wieder ihre alte gut österreichische Praxis, jene eigenartige Kreuzung aus Malice und Stupidität. Alle Briefe wurden von der Postbehörde gelesen, weshalb man sich allgemein einer Schlüsselsprache bediente, viele gänzlich unterschlagen. Die Zensur war so heikel, dass sie im Burgtheater Stücke verbot, worin Heiraten zwischen Adeligen und Bürgerlichen vorkamen. Der umstürzlerische Vollbart konnte noch immer auf die Wache führen. Den Beamten war ausdrücklich bloß der Schnurr- und Backenbart erlaubt, auch dieser nur mit Ausschluss der Übertreibung. In Preußen verlieh der König dem Lande aus eigener Machtvollkommenheit ohne Mitwirkung der Volksvertretung eine Verfassung, die deshalb die Oktroyierte genannt wurde. Sie besagte, dass die gesetzgebende Gewalt gemeinschaftlich durch den König, der die verantwortlichen Minister ernennt, selbst aber unverantwortlich ist und durch die beiden Kammern des Landtags auszuüben sei. Das Herrenhaus, dessen Mitgliedschaft wiederum vom König bestimmt wird und erblich ist, und das Abgeordnetenhaus, das durch das Dreiklassenwahlsystem beschickt wird. Dieses bestand darin, dass die Urwähler Wahlmänner zu designieren hatten und diese erst die Abgeordneten. Die Zahl der Wahlmänner war nach der Höhe der Besteuerung in drei Klassen abgestuft, was zur Folge hatte, dass die erste Klasse der Höchstbegüterten ebenso viele stellte wie die zweite des Mittelstands und die dritte der Minimaleinkommen. Dieses Wahlrecht, das in Preußen bis zur Errichtung der Republik bestanden hat, war also weder gleich, noch direkt, noch geheim. Olmütz. In Deutschland wurde der Bundestag erneuert, den selbst ein so reaktionärer Politiker wie Fürst Schwarzenberg, der Nachfolger Metternichs, einen fadenscheinigen, zerrissenen Rock, ein schwerfälliges, abgenütztes, den gegenwärtigen Umständen in keiner Weise genügendes Zeug, eine gründlich erschütterte, sehr wackelige Boutique nannte, die demnächst schwächlich zusammenrumpeln werde. Ein Verfassungskonflikt, der 1850 in Kurhessen ausbrach, schien diese Prophezeiung wahrzumachen. Der Landtag verweigerte die Steuern, deren Bezahlung alsbald im ganzen Land eingestellt wurde. Als die Regierung hierauf den Kriegszustand über das Land verhängte, versagten die Beamten den Gehorsam und fast alle Offiziere nahmen ihre Entlassung. Der Bundestag erklärte, die Steuerverweigerung sei ungesetzlich und beschloss Exekution. Dies aber war ein Eingriff in die Machtsphäre Preußens, denn Kurhessen lag zwischen dessen beiden getrennten Landeshälften. Da der Bruch unvermeidlich schien, schloss Kaiser Franz Josef zu Bregenz mit den Königen von Württemberg und Bayern eine Militärkonvention gegen Preußen. Auch der Zar gab ihm bei einer Zusammenkunft in Warschau sehr beruhigende Zusicherungen. Der demonstrative Einmarsch der Preußen in Kurhessen wurde von den Bayern mit derselben Maßnahme beantwortet. Bei Bronzell in der Nähe von Fulda kam es zu einem Vorpostengefecht, dem aber nur ein Schimmel zum Opfer fiel. Österreichische Truppen marschierten in Böhmen und Mähren auf. Preußen mobilisierte die gesamte Landwehr. Der Plan Radetzkys, den ihm, wie schon im italienischen Kriege, sein Generalquartiermeister Freiherr von Hess entworfen hatte, ging dahin, sich mit den Sachsen zu vereinigen und vor den Toren Berlins eine offensive Hauptschlacht zu wagen, die nicht aussichtslos gewesen wäre, da die preußische Streitmacht zwischen Mitteldeutschland und dem Norden geteilt war. Allerdings sagte der Kaiser Wilhelm, damals noch Prinz von Preußen, nach der Krise zu Beust, die Österreicher wären wohl nach Berlin gekommen, es sei aber zweifelhaft, ob sie glücklich wieder herausgefunden hätten. Schließlich führte die verzweifelte diplomatische Lage Preußens, das mit einem Krieg nach zwei, ja möglicherweise nach drei Fronten rechnen musste, denn auch die Haltung Russlands war sehr unsicher, zu einer friedlichen Lösung. Im Gasthof zur Krone in Olmütz kam jene denkwürdige Vereinbarung zustande, wonach Preußen sich bereit erklärte, seine Truppen aus Hessen zurückzuziehen, vollkommen abzurüsten und auf alle Pläne einer Neugestaltung Deutschlands zu verzichten. Von dem Programm Schwarzenbergs, Preußen zuerst zu erniedrigen und dann zu vernichten, war der erste Teil erfüllt. Nicht nur die habsburgische Vorherrschaft in Deutschland schien besiegelt, sondern was noch schlimmer war, das Schiedsrichtertum des Zaren Nikolaus über ganz Mitteleuropa. Denn er war es, der, wie er im Vorjahre den Sieg über die Revolution entschieden hatte, nun das Zurückweichen Preußens erzwang. Und zwar wiederum aus Motiven der starrsten Reaktion. Die Regelung der deutschen Frage interessierte ihn gar nicht, sondern nur der Umstand, dass Preußen, wenn auch nur aus persönlichen Prestigegründen, auf der Seite der Steuerverweigerer stand. Unter seiner Regierung, sagt Bismarck in seinen Gedanken und Erinnerungen, haben wir als russische Vasallen gelebt. Lieber Harald Sicheritz, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Das hat mir Freude gemacht und es war mir eine durchaus kreative Herausforderung. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Einen persönlichen Bezug habe ich keinen, der über das hinausgeht, was man als einigermaßen am deutschen Unterricht Interessierter in der Oberstufe des Gymnasiums mitbekommen hat. Da habe ich den Namen gehört und habe auch mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass er ein brillanter Formulierer war wie etliche seiner Zeitgenossen. Das ist aber eigentlich alles gewesen. Ich habe dann in die Kulturgeschichte hineingeblättert und es hat mich beeindruckt, wie sauber, ungeniert und in sich selbst ruhend der Egon Friedell gar keine Partei ergreifen musste für irgendetwas, weil es ohnehin in seinen Formulierungen klar war, wie er Dinge sieht. Und ich gestehe dir auch gerne, dass ich manchmal in der Gegenwart, wenn mir die Geißel der politischen Korrektheit zu hart zuschlägt, dann so Sehnsüchte entwickle, dass es doch Zeiten gab und auch hoffentlich wieder geben wird, wo man das natürlich vorausgesetzt in guter Formulierung sagen konnte, was man sich gerade dachte. Also sein sehr betont subjektives Geschichtsbild empfindest du als Qualität? Ich empfinde nicht nur Friedels betont subjektives Geschichtsbild als eine Qualität, sondern ich empfinde generell Standpunkte in einer Diskussion, erkennbare persönliche Standpunkte in einer Diskussion als hohe Qualität. Weil mir ist es im Gegensatz dazu hochsuspekt, wenn man sich hinter einer Mauer von Zitaten, unverdächtigen Theorien, die dann auch oft entsprechend zahnlos sind, verschanzt. Bei Friedell spielt auch der Dilettantismus eine sehr große und positiv besetzte Rolle. Was kann ich dazu sagen? Als ehemaliger Rockmusikant, der 15 Jahre eher schlecht als recht davon gelebt hat, Ich war natürlich ein Dilettant und ich habe erst in der Beschäftigung mit den Symphonien von Beethoven herausgefunden, dass Dilettant nicht so wie in der jüngeren Vergangenheit einen sehr negativen Beigeschmack hat, sondern einfach nur eine präzise Bezeichnung war für jemanden, der außer dem, was er da künstlerisch tat, auch noch was anderes tut. Ungefähr so wird es doch sein. Ne? Wieso gerade bei Beethoven? Naja, weil wir sitzen hier ziemlich neu am Theater an der Wien, wo einige seiner Symphonien uraufgeführt wurden. Und er dürfte, und ich bin jetzt kein Musikhistoriker, man möge mir verzeihen, aber ich habe in Erinnerung, dass man große Not hatte, genügend Dilettanten zu finden, um die Besetzungen überhaupt zusammenzubringen, die er gefordert hat. Die Orchester oder sagen die wir mal... Die Orchesterbesetzung. Die Musiker waren damals sicherlich generell auf einem ganz anderen Stand, als wir das heute gewohnt sind. Ja. Ganz sicher, also jetzt ohne zu weit abzuschweifen, wenn man sich vorstellt, dass etwas punktweise geheizt ist, das heißt, dass es an manchen Stellen sehr heiß und an manchen sehr kalt ist und dann Menschen mit empfindlichen Saiteninstrumenten auf einer zugigen Bühne sitzen, keine digital gesteuerten Stimmgeräte haben, dann kann man sich vorstellen, wie das klingt, vor allem, wenn man mal auf einem Feuerwehrfest war und die örtliche Blaskapelle im Freien spielen gehört hat. Ist das nicht bis zu einem gewissen Grad ein Zustand, den wir heute über das Internet fast wieder erreichen, nämlich die verschwimmende Grenze zwischen Dilettanten, Amateuren und professionellen Künstlern? Das ist ganz sicher so. Also deine Frage empfinde ich als eine rhetorische. Das ist ganz sicher so, dass die Grenzen wieder verschwimmen, weil sie verschwimmen müssen. Es gibt auch kluge Menschen, denen ich aufmerksam lausche, die sagen, wir sind auf dem Weg von einer Informations- zu einer Kommunikationsgesellschaft. Das heißt, es gibt keine als solche sich ausweisende Quelle, woher wir unsere Informationen kriegen, sondern wir sind zunehmend darauf angewiesen, unsere Informationen daher zu kriegen, wo wir sie glauben zu finden. Und das beschreibt ja ein bisschen auch das Internet. Zusätzlich sind wir ja alle in Zeiten des weiter wachsenden Expertentums in einer gewissen Weise zu Dilettantismus gezwungen, weil das Gebiet, auf dem man Experte sein kann, immer kleiner und kleiner und kleiner wird und man eigentlich, sobald man daraus hinausschreitet mit einer Äußerung, schon Dilettant geworden. Das ist eine sehr präzise, aber auch eine sehr wohlwollende Beschreibung dieses Zustandes, weil das Expertentum bei mir primär mal eine Momentreaktion hervorruft, die natürlich gesteuert ist von all dem, was die Medien uns zu jeder sich bietenden Gelegenheit vorführen, wer da aller plötzlich ein Experte ist und wie du gerade richtig sagtest, für ein ganz kleines Segment und selbst wenn ich dieses wirklich belletristische Feld des Expertentums einmal weglasse und jetzt zu den wirklich ernstzunehmenden Experten komme, auch da wird bei mir immer wach das, was ich aus der dialektisch-materialistischen Erkenntnistheorie mit herübergerettet habe, nämlich, dass man doch verdammt nochmal die subjektive Seite des Erkennens mit zu berücksichtigen habe bei all dem, was so geschrieben und klug gesagt wird. Womit ich jetzt zumindest geistig wieder bei Friedel angelangt bin, weil das ist zum Beispiel was bei dem wunderschön ist, dass man merkt, was die subjektive Seite seines Erkennens ist. Und das ist wohltuend. Du hast dir diesen Abschnitt über 1848 gewünscht. Weshalb? Weil ich seit jeher, also jeher heißt seit meiner nachvollziehbaren Bewusstwerdung, mich für das interessiert habe, was Revolutionen sind, sein können, was es ausmacht, ein Revolutionär zu sein, was es ausmachen könnte, ein Held zu sein, von dem ich bei letzterem überzeugt bin, dass es sowas eigentlich nicht gibt, sondern dass es auch das ein politisches, ideologisches Kriterium ist, mehr als eine menschlich erfahrbare Eigenschaft. Aber um zurückzukehren, ich habe in der Schule nicht wahnsinnig viel aufgepasst. Ich habe auch nicht gestört. Das hat aber dazu geführt, dass ich mir das kindliche Staunen bis ins hohe Alter bewahren konnte. Weil ich habe vor gar nicht so langer Zeit den Hinweis wo gelesen, mit großem kindlichen Staunen, dass Revolution natürlich von Revoltare kommt, nämlich vom Zurück drehen, in den Zustand des ursprünglich Guten. Und ziemlich lange, nämlich bis zur Französischen Revolution, erfuhr ich dort, und das teile ich jetzt auch gerne, war es so, dass das Revolution was sittlich ernstzunehmend positiv Notwendiges war, so wie ein Einschreiten, so wie wenn der moralisch hochwertige Lehrer jetzt vor die Klasse tritt und sagt, so Freunde, genug gescherzt, zurück zum Staat, so kann man das nicht machen. Es ist jetzt leicht verblödelt formuliert, aber so ungefähr muss ziemlich lange der Begriff eines Revolutionärs gewesen sein. Das wissen jetzt natürlich alle, bis auf mich, aber ich bin stolz darauf, es auch erfahren zu haben. Und erst nicht mal zur Zeit der Französischen Revolution, sondern erst in den Jahrzehnten danach, hat sich das immer mehr in den Begriff eingeschlichen, dass eine Revolution was Neues hervorzubringen hat. Das war bis dahin nicht so. Ne? Und das finde ich ja zum Beispiel nachhaltig interessant, über all diese Dinge nachzudenken. Was ich ja so selten besprochen finde, weil mittlerweile, kommt darauf an, von wo man seine Informationen bezieht, da waren wir gerade, scheint es mir so zu sein, dass eine Revolution was ist, was prinzipiell als störend, weil mit ungewissem Ausgang, auf alle Fälle eher mit Revolte und Aufstand verwechselt wird als mit irgendwas anderem, ne? Was es ja im Grunde nicht ist. Und es ist natürlich auch so, dass wir in einer Zeit leben, wo der von mir persönlich hochgeschätzte Che Guevara hauptsächlich sein Dasein auf Handtüchern fristet oder irgendwelchen Postern gar nicht mehr so, auf irgendwelchen Kapperln oder Leibern, und man sich gar nicht mehr überlegt, was eigentlich die moralischen Anforderungen und Qualitäten von einem Revolutionär zu sein hätten. Entspricht das Bild, das Friedel von der Revolution 1848 gibt, ungefähr dem, das du in deiner Vorstellung gehabt hast? Nein, und das ist eine sehr gute Frage, für die ich dir danke, weil der Friedel macht was absolut Zulässiges, aber wird mir jetzt erst nach dem Lesen nach deiner Frage bewusst. Es ist nämlich so, dass er die Personen auf der revolutionären Seite eigentlich völlig ausspart. In dem, was ich da jetzt gelesen habe, kommt der Robert Blum vor, weil er tatsächlich zu Unrecht erschossen wurde. Aber über deren Wirken vergleichsweise wenig, sondern waren überhaupt Namen, dann sind es eigentlich eher die, die das System hervorbringt und das System bedienen oder dem System dienen. Das heißt, er beschreibt eigentlich viel mehr die Zustände und die Aktionen, auch die geistigen Zustände. Aber er lässt sich, obwohl er das ja in anderen Kapiteln doch manchmal tut, wenig auf die Beschreibung von tatsächlichen Revolutionären ein. Es kann sein, und das ist jetzt wirklich eine sehr hemdsärmelige Mutmaßung, aber vielleicht auch deshalb nicht unbegründet, dass der Friedel in der Zeit, in der er gelebt hat, als er das geschrieben hat, natürlich allen Grund hatte, all dem, was ich revolutionär nannte, und es war damals sehr viel, grundsätzlich zu misstrauen. Ich habe mich auch gewundert, dass ein Hebenstreit da zum Beispiel keinen größeren Raum bekommen hat. Dass der Franz Hebenstreit, der Wiener Jakobiner, der ein ganz schlimmes Schicksal hatte, dass ihm zum Beispiel die Wiener, die so klassisch zugesehen haben, auch die ganz Oberen vom Kaiser bis kurz abwärts zugesehen haben, wie er gemeint hat, ja, man muss doch die revolutionären Kräfte in Frankreich jetzt unterstützen und ihnen eine Kriegsmaschine gebaut hat, weil er glaubte, der kann das. Jetzt war er ein Sonderling eher, aber nichtsdestotrotz, man ließ ihn gewähren, so wie man Sonderlinge gewähren lässt. Dann gab es einen Regierungswechsel und dann wurde auf bewährt österreichische, gemütliche Art sehr grausam zurückgeschlagen und man hat dann den seit 20 Jahren unbeschädigt herumlaufenden Franz Hebenstreit hat man dann halt einfach hingerichtet und hat ihn dann aber auch von den Bürgern zuerst bespucken und verhöhnen lassen. Aber das weist ja doch einmal mehr auch noch darauf hin, dass es doch immer wieder ein spannendes Diskussions- und Nachdenkfeld ist, was denn eigentlich jetzt eine Revolution sein könnte und wer jemand ist, Mann oder Frau, der sowas anleitet und ob es überhaupt solche Leute geben darf. Meiner Meinung nach ja, um das vorwegzunehmen. Ja, das klingt immer ein wenig mittelalterlich, aber es ist noch gar nicht so lange her, dass Menschen vor ihrer Hinrichtung in diesem Land noch an den Pranger gestellt wurden Und wenn sie dann von den Leuten beschimpft und bespuckt wurden, für deren Freiheit sie eigentlich gekämpft haben, dann ist das ein sehr dunkles Kapitel in der Wiener Stadtgeschichte. Absolut, es ist ja überhaupt so, dass die eigentlich schon im Grauen faszinierende, vor allem ostösterreichische gemütliche Grausamkeit ja unglaubliche Dinge hervorgebracht hat. Und man aber noch immer glaubt, es sei hier ohnehin alles harmlos verlaufen, aber allein die Geschichte der politischen Attentate, mit dem konnte ich jüngere Jahrgänge sogar auf der Filmakademie beeindrucken, allein mit der Aufzählung dessen, wie hier ein österreichischer Bundeskanzler am Ballersplatz verbluten musste, weil der Attentäter schlecht getroffen hat, aber sich auch nicht getraut hat, irgendwas anderes zu unternehmen. Das sind lauter so Geschichten, die ihresgleichen suchen. Man merkt, das ist etwas, was mich interessiert. Oder der Karl Münichreiter, der kurz davor als tödlich Getroffener mit der Bahre zum Galgen geführt wurde und dort aufgeknüpft. Das sind lauter Dinge, die man eigentlich im vorigen Jahrhundert passiert, bitte. Also noch nicht so lange her, die man eigentlich so gar nicht erwarten würde. Die 1848er Revolution wird als sinnstiftend sowohl vom linken als auch vom rechten Lager vereinnahmt. Ich finde, und das meine ich jetzt gar nicht polemisch, ich finde, dass es allen politischen Lagern zusteht, eine Revolution als sinnstiftend anzusehen, weil Revolutionen zumindest einmal nach meinem Dafürhalten die Eigenschaft haben, dass sie immer alles kräftig entweder nach hinten drehen, sondern überhaupt irgendwo hindrehen. Und auf so drehenden Plattformen ist es schlecht stehen. Und meistens ist es immer erst in der Rückschau, dass dann irgendjemand sagt, ja, aber wir hätten gewonnen, aber wir haben doch das bewirkt. Das lässt sich in sehr vielen Sachen sagen, ich will das gar nicht verharmlosen. Aber dass es so ist, dass natürlich die anderen sagen, na gut, aber das hat doch auch dazu geführt, dass wir, und dann beginnt halt diese mir seit jeher schon mühsame Erbsenzählerei, die ideologische Erbsenzählerei, die dann eigentlich den Revolutionären rückwirkend so das Grauen und das Weinen herausdrücken müsste. War die 1848er Revolution in deiner Auffassung ein Erfolg in Österreich? Ich bin jetzt deshalb nachdenklich, weil es gibt da so wissenschaftliche Definitionen davon, was ist überhaupt eine Revolution. Die 1848er gehört dazu. Aber da habe ich letztens mal gelesen, sie anerkennen in der streng politischen Wissenschaft überhaupt nur, in der Neuzeit nur 40 solche Ereignisse bis Ägypten im Vorjahr. Das ist prinzipiell so, dass Revolutionen entweder gut getarnte Staatsstreiche sind, oder ihr wahrer Wert erst mit etwas Distanz erkennbar ist. Also im Moment ist doch, was halt naturgemäß so ist, ist eigentlich immer Unruhe. Und da geht es eigentlich darum, sowas wie eine moralische Kraft zu bewahren. Deswegen muss es auch Menschen geben, die in solchen Situationen, wo es extrem unübersichtlich ist, einigermaßen die Ruhe bewahren. Auch diese ganzen Sätze, die sich daraus ableiten, wie die Revolution frisst ihre Kinder und so weiter und so weiter, weisen ja auf nichts anderes hin, als dass das die prekäre Phase von einer Revolution ist. Rückblickend, sehr weit rückblickend, glaube ich sehr wohl, dass 1848 was verändert hat, vor allem weil, wie in dem Text von Friedel auch klar zu bemerken ist, es an so vielen Ecken gleichzeitig gebrannt hat. Und das alleine und die nachfolgende Veränderung, auch wenn sie, wie er es beschreibt, dann die Restauration und die Peripetie folgt, das ist eine andere Sache. Das heißt ja noch lange nicht, dass die Revolution nichts bewegt hat. Das ist auch so etwas. Das ist ja nicht so wie eine Fußballmatcher-Revolution, da gibt es kein klares Ergebnis. Entstanden ist sie zum Teil aus einer Gesellschaft, auf die wir in einer gewissen Weise gerade wieder zustreben. Nämlich eine Überwachungsgesellschaft. Der Metternicher Überwachungsstaat war mit den damaligen technischen Möglichkeiten unter anderem so ausgebaut, wie es besser nicht gegangen wäre. Auch diese Parallele, die du hier ziehst, ist eine absolut zulässige. Und das Einzige, was einen daran noch erschrecken könnte, was es mich tut, ist, dass es doch so wenige von uns gibt, die das genauso in dieser drastischen Schärfe wahrnehmen, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Weil wenn du irgendjemandem sagst, der mit beiden Beinen einigermaßen fröhlich im Leben steht, dass wir auf eine Überwachungsgesellschaft zusteuern, dann wird er dir möglicherweise ein mildes Lächeln schenken, aber sie nicht überlegen, was dagegen zu tun ist. Ich habe auch keine Lösungsmöglichkeiten. Ich kann auch nur immer darauf hinweisen, dass Bewusstsein generell was ist, was nicht schadet. Ich habe jetzt den Eindruck, dass du an diesem Text von Friedel zwar einiges gefunden hast, was dir widerstrebt, aber du trotzdem dein Vergnügen daran hast. Ich würde nicht einmal so weit gehen, dass ich sage, es ist da drinnen was mir widerstrebt. Ich bewundere erst den Stil, wie ich schon sagte. Ich bewundere daran, dass es so einen schönen, klaren, auch nicht wirklich aufdringlichen Standpunkt hat. Dass es doch plastisch ist über weite Teile. Also das finde ich alles großartig. Meine Kritik war nicht mal eine, das war nur eine Diagnose, das ist ein großer Unterschied, dass er sich eben den Persönlichkeiten auf der revolutionären Seite ad personam weniger gewidmet hat als denen der anderen. Gibt es Kritikpunkte, die du auf Friedel und seinen Texten hättest? Nein, also wer bin ich, dass ich den Herrn Friedel kritisiere? Aus solchen, aus dem wird ihm das leidenschaftlich egal sein mittlerweile, oder schon seit vielen Jahrzehnten. Ich halte ihn aber prinzipiell für eine sehr, sehr positive Erscheinung der österreichischen Zeitgeschichte und deswegen auch durchaus für jemanden, neben etlichen anderen aus dieser Zeit, die man nicht vergessen darf und nicht vergessen soll, vor allem weil es eine große persönliche Bereicherung ist, sich mit der Literatur Österreichs in der Zwischenkriegszeit auseinanderzusetzen. Ein Zentrum des Friedelschen Denkens ist noch zu seinen Lebzeiten, hat das begonnen, gründlich desavouiert worden. Das ist dieser Genie- und vor allem Heldenglaube. Ja, also wie gesagt, hinten nach, und das hoffe ich auch zutiefst, ist man immer gescheiter. Also das ist zwar eine nach Binse klingende Behauptung, auf der anderen Seite ist ja das Gegenteil noch viel schlimmer. Es gibt ja, der Kraus hat das, glaube ich, gesagt, nicht der Österreicher wie das Schadentum. Das würde da hinpassen. Natürlich ist man hinten auch gescheiter. Und ich komme nochmal auf die subjektive Seite des Erkennens zurück, die ich zuerst erwähnt habe. Natürlich ist es nicht uninteressant, wenn auch nicht entscheidend, wie es dem Herrn Friedel so ging, als er all das erforscht und geschrieben hat. Und es war eine höchst turbulente Zeit, die wir uns mit unseren geistigen Mitteln ungestützt, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Dann dazu war er bekanntlich ein Konvertit, das heißt, er ist vom jüdischen zum evangelischen Glauben übergetreten. Und du hast natürlich dann in einem Leben, das dir an Haltepunkten, an wirklich festen Angeln so wenig bietet, wie es damals gewesen sein dürfte, ist es natürlich klar, dass du deinen Sehnsüchten leichter nachgibst, wie zum Beispiel, dass du gerne mal glauben würdest, es gibt sowas wie das reine Genie oder es gibt sowas wie das Heldentum. Ne? Du hast damit bereits abgeschlossen, habe ich vorher. Naja, also mit Heldentum auf jeden Fall. Ich hatte einen Vater, der Uniformträger war, zuerst bei Adolf, dann bei den Austrian Airlines und trotzdem 10 Jahre lang durchgehalten hat, mit mir über politische Dinge zu diskutieren, was ich am Rückblick und überhaupt niemals vergessen kann, wie vieles andere nicht. Und der hat mir wirklich eines ganz überzeugend gelehrt, dass das Heldentum auf keinen Fall eine moralische Kategorie ist, sondern es ist eher eine politische Kategorie und ist eher sozialen Rangabzeichen vergleichbar als irgendwelchen persönlichen Leistungen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Harald Sicheritz. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 30. August 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.